hoffen ihn, wenn der Himmel sich verfinstert. Wir rufen ihn, er hält den dunklen Tag. Wie es doch nur so sein kann, wenn wir einsam. Warum nicht rufen ihn, bevor wir uns verlieren? Auf seinen Siegen bauen und danken ihm dafür. Wir rufen ihn, wenn niemand sonst gibt Antwort. Sehn auf zu ihm, der Grund zum Weitergehen. Wenn die Freude sich verwandelt hat in Sorgen,